So sagte er denn dem Baumeister alle seine Wünsche und wie er das Haus eingerichtet haben wolle, und von den Bildern an der Wand und den Nippsachen auf den Tischen. Und er fragte den Mann, für wie viel Geld er es übernehmen wollte, den ganzen Auftrag auszuführen. Der Baumeister stellte viele Fragen, und dann nahm er eine Feder und machte eine Berechnung, und als er fertig war, nannte er genau die Summe, die Kiawi geerbt hatte. Lopaka und Kiawi sahen einander an und nickten. »Es ist ganz klar«, sagte Kiawi, »dass ich dieses Haus kriegen muss, ob ich will oder nicht. Es kommt vom Teufel, und ich fürchte, ich werde wenig Gutes davon haben, und eines ist ganz gewiss. Ich werde keine Wünsche mehr äußern, solange ich noch diese Flasche habe. Aber das Haus habe ich nun einmal auf dem Buckel, und darum kann ich ebenso gut mit dem Bösen auch das Gute nehmen.« So machte er seinen Vertrag mit dem Baumeister und sie unterzeichneten ein Papier. Und Kiawi und Lopaka gingen wieder zu Schiff und segelten nach Australien, denn sie hatten untereinander abgemacht, dass sie sich um den Bau gar nicht bekümmern, sondern es dem Baumeister und dem Flaschenteufel überlassen wollten, nach ihrem eigenen Gefallen dieses Haus zu bauen und auszuschmücken. Sie hatten eine gute Reise, nur wagte die ganze Zeit über Kiawi kaum ein Wort zu sagen, denn er hatte geschworen, dass er keine Wünsche mehr aussprechen und keine Dienste mehr von dem Teufelchen annehmen wollte. Als sie zurückkamen, war die Zeit herum. Der Baumeister sagte ihnen, das Haus sei fertig, und Kiawi und Lopaka fuhren als Passagiere auf der Hall nach Kona hinunter, um das Haus zu besichtigen und nachzusehen, ob alles richtig gemacht sei, wie Kiawi es sich in seinem Sinn gedacht hatte. Nun, das Haus stand am Bergabhang, so dass es vom Schiff aus gesehen werden konnte. Über ihm lief der Wald hinauf bis in die Regenwolken, unter ihm fiel die schwarze Lava in Klippen ab, in denen die Könige der alten Zeiten begraben liegen. Ein Garten blühte rund um das Haus herum mit Blumen von allen Farben. Und auf der einen Seite war ein Garten mit Papaya-Bäumen und auf der anderen ein Garten mit Brotbäumen. Und auf der Vorderseite, nach der See zu, da war ein Schiffsmast aufgetakelt und trug eine Flagge. Das Haus war aber 3 Stockwerke hoch mit großen Zimmern und breiten Balkonen vor jedem. Die Fenster waren aus Glas und das war so ausgezeichnet, dass es so klar wie Wasser und so hell wie der Tag war. Alles mögliche Hausgerät schmückte die Zimmer. Gemälde hingen an den Wänden in goldenen Rahmen, Bilder von Schiffen und von Schlachten, von den allerschönsten Weibern und von merkwürdigen Orten. Nirgendwo auf der Welt gibt es Gemälde von so hell leuchtenden Farben wie die Kiawi in seinem Hause an der Wand hängen fand.